ist News 89.4. Guten Morgen, ich bin Danny Hopp und das sind unsere Themen. Reka gewinnt OB-Wahl nach Messerattacke. Immer mehr Widerstand gegen Merkel in der Union. Und das Wetter oft trüb bis 12 Grad. Es ist 8 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt News 89.4 Nachrichten. Köln bekommt die erste Oberbürgermeisterin seiner Geschichte. Die parteilose Henriette Reker holte die absolute Mehrheit und wird das möglicherweise noch gar nicht wissen. Denn nach der Messeattacke am Samstag lag die 58-Jährige im künstlichen Koma. Marc Weiß hat die wichtigsten Infos dazu. Reker war nach dem Attentat mit schweren Verletzungen notoperiert worden. Zur besseren Genesung wurde sie ins künstliche Koma versetzt, aus dem sie nun langsam wieder erwachen soll. Die Ärzte gehen davon aus, dass die Politikerin wieder vollständig gesund wird. Nur wann das der Fall sein wird und wann sie dann die Amtsgeschäfte übernehmen kann, ist noch nicht klar. Reker ist parteilos, wird aber von CDU, FDP und Grünen unterstützt. Der Angreifer sitzt wegen versuchten Mordes in U-Haft und nannte fremdenfeindliche Motive als Auslöser für seine Tat. Reker war bisher Sozialdezernentin in Köln und auch für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig. Ungewohnt deutlich hat sich Bundesinnenminister de Maizière am Abend in der ARD zum Pegida-Bündnis geäußert. Die Organisatoren seien harte Rechtsextreme. Wer bei Pegida-Demos mitmache, laufe Rattenfängern hinterher. Vor genau einem Jahr hatte sich Pegida gegründet. In Dresden wird deshalb am Abend eine Großdemo erwartet. Martin Fischer berichtet aus Dresden. Die Polizei ist im Großeinsatz in einem Sternlauf, wollen die Gegner der Pegida in die Altstadt ziehen, um dann möglichst lautstark ihren Protest kundzutun. Herzstadt Hetze hat sich das Bündnis aus Parteien Gewerkschaften, Kirchen, Vereinen und Initiativen auf die Fahnen geschrieben. Und es hat die rund 500.000 Dresdner, die montags bislang zu Hause geblieben sind, aufgefordert, endlich Farbe zu bekennen. Auf die Zahlen darf man gespannt sein. Pegida hat in der vergangenen Woche 9.000 Menschen auf die Straße gebracht. Von Gegenprotest war hier in den vergangenen Monaten dagegen kaum etwas zu sehen. In der Union wächst der Widerstand gegen die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel. Eine Gruppe von Unionsabgeordneten, der Parlamentskreis Mittelstand, will sie offenbar dazu zwingen, die Grenzen zu schließen. Ihr Vorsitzender von Stetten sagte der Bild, die Prüfung von Grenzbefestigungen dürfe kein Tabu sein. Er glaube zwar, dass die Regierung einen Plan habe, den Flüchtlingsstrom zu stoppen, sollte das aber nicht klappen, müsse man reagieren. Die deutsche Polizeigewerkschaft hatte vorher gefordert, einen Zaun an der Grenze zu Österreich zu bauen. Immer mehr Rentner in Deutschland brauchen offenbar einen Minijob, um finanziell über die Runden zu kommen. Anfang des Jahres waren es schon mehr als 900.000. Vor 12 Jahren waren es nur rund 530.000. Das geht aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linken hervor. Die meisten über 65-Jährigen sind demnach im Handel tätig. Die Linke fordert deshalb, das Rentenniveau anzuheben. Die meisten älteren Menschen würden wohl kaum zum Spaß und Zeitvertreib noch arbeiten, heißt es. In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln den Sprung auf Platz 4 verpasst. Gegen Hannover gab es eine 0:1-Pleite. Der Treffer hätte nicht zählen dürfen, weil Andreasen den Ball mit dem Arm über die Linie brachte. Auch im zweiten Sonntagsspiel gab es eine Fehlentscheidung. Der VfB Stuttgart gewann durch ein Abseitstor mit 1:0 gegen Ingolstadt. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Schauen wir jetzt aufs News 89.4 Wetter. Aktuell total nebelig im Kreis. Insgesamt viele Wolken und 8 Grad in Neuss am Quirinus-Münster. Später lockert's, wenn überhaupt nur mal kurz auf. Viel Regen kommt aber insgesamt auch nicht runter. 12 Grad erreichen wir heute an Höchstwerten. Morgen gibt's kaum Veränderungen. Besser unterwegs im Rheinkreis Neuss mit dem News 89.4 Verkehrsservice. Es ist richtig viel los jetzt um kurz nach 8. Deswegen alles ab 5 Kilometern. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Breitscheid und Kreuz Hilden 9 Kilometer stockender Verkehr. A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Königsforst und Leverkusen Zentrum 8 Kilometer Stau. Hier brauchen Sie eine halbe Stunde länger fast. A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach Ost und Osterrad 8 Kilometer stockend. A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Neuss-Holzheim 7 Kilometer Stau. Hier brauchen Sie 20 Minuten länger. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Essen-Kettwig und Dreieck-Breitscheid 8 Kilometer stockend. A52 Düsseldorf Richtung Roermond zwischen Mönchengladbach Nord und Kreuz Mönchengladbach 5 Kilometer stockend. Die A52 Roermond Richtung Düsseldorf dann zwischen Mönchengladbach Hart und Anschluss A52 bzw. B7 18 Kilometer Stau. Hier sollten Sie mindestens 1,5 Stunden mehr einplanen, um durchzukommen. A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Tiefenbruch und Breitscheid 5 Kilometer stockend. Dann die A57 Nimwegen Richtung Köln zwischen Kreuz Mörs und Raststätte Geismühle 9 Kilometer Stau, hier eine halbe Stunde Zeitverlust. Dann die A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Dormagen und Parkplatz Pesch. 6 Kilometer Stau und fast eine Dreiviertelstunde Zeitverlust. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Bickendorf und Kreuzköln Nord. 5 Kilometer Stau. Und dann haben wir auch noch Blitzer heute früh. Und zwar in Jüchen, da wird direkt an der Straße am Schloss Dick in beide Richtungen geblitzt. Und in Grevenbruch, da wird auf der Reiterstraße in beiden Richtungen geblitzt. Und auch noch gemeldet im News 984 Verkehrsmelderclub. Stau und stockender Verkehr auf der B477 von Neuss-Speck Richtung Neusser Innenstadt. Da brauchen Sie etwa eine Viertelstunde länger als sonst. Wenn Sie auch noch was sehen, melden auch Sie sich über die News 89.4 Hotline 02131 40.000. Der News 89.4 Wetter- und Verkehrsservice wird Ihnen präsentiert von Rose Zeitarbeit in Neuss. Immer das richtige Personal zur rechten Zeit. Infos auf rose-zeitarbeit.de. News 89.4 am Morgen. Einkaufen in Meerbusch, Neuss oder Grevenbruch zum Beispiel. Also schnell Sachen fürs Mittagessen oder das Abendessen direkt kaufen. Und urplötzlich ist es an der Supermarktkasse billiger als sonst immer. Dank TTIP. Das Freihandelsabkommen zwischen der USA und den EU, was da gerade gebastelt wird, ist aber nicht alles toll zwingend. Ne? Plötzlich könnten unsere Lebensmittel zum Beispiel voller Chemie sein. Durch dieses Abkommen könnte viel schlechtes Zeug aus den USA in unsere Regale kommen, weil es in den USA nicht so viele strenge Regeln gibt, was zum Beispiel Lebensmittel angeht. Auch bei uns im Rheinkreis Neuss gibt es deswegen immer wieder Proteste gegen TTIP. Wir klären in 10 Minuten nochmal alle Einzelheiten zu diesem Freihandelsabkommen hier bei uns. Unser Schwerpunktthema diese Woche. Schönen guten Morgen am Montag, 8:06 ist es jetzt. Ich bin Selina von Schweinich. Okay. By the gods of me and you, we anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you blossom, caught in the carnival, your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. on me, George Ezra auf News 89.4 im besten Mix. Gleich neu von Max Mutzke, Welt hinter Glas. Schönen guten Morgen. Oh, die haben bestimmt alle schon Schwielen an den Händen vom ganz vielen Händeschütteln. Gleich 4 Bürgermeister hier im Kreis müssen sich bis morgen von ihren ganzen Angestellten zum Beispiel verabschieden. Heinz-Josef Dick in Korschenbruch, der hört auf. Herbert Knapp in Neuss auch. Ursula Quasny in Grevenbruch auch, die wurde ja abgewählt. Und in Karster ist morgen für Franz-Josef Moormann Schluss. 16 Jahre war der da im Amt. Und weil das so eine lange Zeit ist, haben sich die Karster Schützen gedacht, den verabschieden wir wie ein Staatsoberhaupt. Heute Abend nämlich mit einem ganz großen Zapfenstreich. Schöne Sache und ich denke, dass da auch ein gestandener Bürgermeister vielleicht eine Träne vergießt. Mir ist 89.4 hier. Schönen guten Morgen um 10 nach 8. Jetzt. Neu bei uns. Max Mutzke. Welt hinter Glas. Welt hinter Glas. Rote gecheckt. Himmel noch schwarz. Zu still und perfekt. Ich bleibe wach. News 89.4. Der beste Mix. Bitte lass mich noch ein bisschen fahren, bis wir das Meer sehen. Und ich, du weißt, wie schön es ist, wenn wir uns morgen früh den ersten Kuss am Strand geben. Und es ist schon lange dunkel draußen, die Scheiben sind angelaufen und du stehst schon. Ich kann mich kaum konzentrieren, weil du so schön aussiehst mit deinem Kopf auf meinem Schoß. Welt hinter Glas, Route gecheckt, Himmel noch schwarz, zu still und perfekt. Ich bleibe wach, ich geb auf dich ab. Welt hinter Glas, Route gecheckt, Himmel noch schwarz, zu still und perfekt. Wir mittendrin. Ich bring uns hin. Wir treten Sand von unseren Füßen und fahren weiter, bis wir endlich Lavendel sehen. Und riech als Proviant haben wir Croissants, Musik und all die Bilder von gestern dabei. Komm, dreh nochmal die Kassette und wir tun so, als hätten wir sie noch nie gehört. Yeah. Ich fühl mich frei und doch zu Hause mit dir. Du bist auch so unbeschreiblich. Welt hinter Glas, Route gecheckt, Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Ich bleibe wach, ich geb auf dich auf. Welt hinter Glas, Route gecheckt, Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Wir mittendrin und ich bring uns hin. Nach mir blieb ich mit dir hier. Und ging's nach dir, bliebst du mit mir hier. Und ging's nach mir, blieb ich mit dir hier. Und ging's nach dir, bliebst du mit mir hier. Die Welt in der Glas, die Route gecheckt. Der Himmel noch schwarz, so still und perfekt. Und ich bleibe wach, ich geb auf dich auf. Hallo und schönen guten Morgen am Montag auf News 89.4, 8.14 Uhr ist es. Mehr Jobs, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Wohlstand und vor allen Dingen weniger Kosten. Das ist die eine Seite, die klingt toll. Chlorhühnchen, Hormonfleisch, viel weniger Verbraucherschutz. Das ist dann die andere und auch eher negative Seite. TTIP, die Meinung zu dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, die gehen meilenweit auseinander. Transatlantic Trade Investment Partnership. So der dann doch eher unverständliche volle Name auf Englisch. Ähnlich unverständlich ist aber auch der Inhalt. Heute startet eine neue Verhandlungsrunde zu diesem Abkommen. Wir von News 89.4 haben das zum Anlass genommen, uns die ganze Woche ausführlich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn es betrifft natürlich auch uns hier im Rhein-Kreis Neuss direkt. Die Unternehmen oder auch wir, die wir im Supermarkt einkaufen gehen. Jens Rustemeyer aus der News 89.4 Redaktion. Verhandelt wird über das Abkommen ja schon länger als 2 Jahre. Genau, seit Juli 2013 verhandeln Vertreter der USA und der Europäischen Kommission schon an dem Werk, das, wenn es mal fertig ist, wohl mehrere tausend Seiten dick sein wird, voll mit juristischem Englisch. Wie der Name schon sagt, ist es ein Ziel dieses Abkommens, dass der Handel zwischen Europa und den USA freier wird. Im Moment muss zum Beispiel ein Unternehmen aus dem Rheinkreis, das Waren in die USA verkauft, Zölle bezahlen und jede Menge Dokumente ausfüllen. Das macht die Ware für die Firma, aber auch für den Verbraucher teurer. Durch ein Freihandelsabkommen würde eine Freihandelszone entstehen und jeder könnte seine Waren dann ohne Zoll, Mengenbeschränkung und Bürokratie verkaufen. Und das sei eine Win-Win-Situation für alle, sagen die Befürworter. Okay, hört sich auch gar nicht so schlecht an, aber ich habe es ja eben schon angedeutet, es gibt jede Menge Kritik an diesen Plänen, darum stockt das Ganze auch ein bisschen. Ja, eigentlich war geplant, dass das Abkommen in diesem Jahr schon unter Dach und Fach ist. Das wird aber nicht gelingen, so viel steht schon fest. Die Kritiker fürchten zum Beispiel, dass es bei uns durch das Abkommen weniger Verbraucher- und Umweltschutz geben wird. Denn wenn es ein gemeinsames Abkommen gibt, dann gibt es auch die gleichen Standards. Kritiker befürchten, dass sich dann jeweils der niedrigste Standard durchsetzt und so zum Beispiel auch Chlorhühnchen oder Hormonfleisch in unsere Supermärkte gelangen könnten. Außerdem wird kritisiert, dass Großunternehmen mehr Macht bekommen und sich in die Gesetzgebung einmischen könnten. Wir wollen in dieser Woche die beiden Seiten hören und das Ganze von Experten einschätzen lassen. Und natürlich ist uns Ihre Meinung aus dem Rhein-Kreis Neuss dazu auch ganz wichtig. Wie denken Sie darüber? Schreiben Sie uns einfach über ein Formular direkt auf news894.de. Schönen guten Morgen um 8.17 Uhr jetzt. Ich bin Selina von Schweinichen. Starten Sie gut in den Tag. News 89.4 mit einer aktuellen Meldung aus dem News 89.4 Verkehrsmelder Club. Auf der A46 Neuss Richtung Wuppertal staut es sich ab der Auffahrt Üdesheim. Und zwar auch schon in der Auffahrt. Gerade gemeldet vom Hörer. Und wenn Sie unterwegs auch noch irgendwo was entdecken, wo es heute besonders voll ist oder vielleicht auch ein Blitzer, melden Sie sich auch ganz einfach über die News 89.4 Hotline 02 131 40.000. Dann können wir es in den ganzen Rheinkreis Neuss weitergeben. Vielen Dank und überall unterwegs. Geduld im Stau. Ansonsten gute Fahrt. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules her world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my super girl. And then she says it's okay. Jetzt 89.4. Schönen guten Morgen auch an die ganzen Pendler hier im Rheinkreis Neuss. Eine Nachricht für mich als Bahnfahrer-Pendler. Ja, freut mich. Es könnte auch bald bei uns in und um den Rheinkreis Neuss schneller gehen. Heute unterschreiben nämlich die künftigen Betreiber des Rhein-Ruhr-Express den Vertrag für den schnelleren Regionalverkehr in NRW. Es geht um 5 Regionallinien, die im Kern zwischen Aachen, Köln und dem Ruhrgebiet fahren. Bis 2018 sollen schnellere Züge angeschafft, zusätzliche Gleise gebaut und dieser RRX dann im 15-Minuten-Takt fahren. Ach, das klingt doch erstmal gut. Warten wir es ab. Ich nenne es mal was und bin gespannt. Mir ist 89.4. Hier. Schönen Montag, gleich 8:55. Was sich zurzeit in Europa abspielt, das ist keine Naturkatastrophe. Aber es gibt eine Vielzahl katastrophaler Situationen. Die Flüchtlingskrise. Europa, Deutschland und der Rheinkreis Neuss stehen vor der größten Herausforderung seit Jahrzehnten. Viele Menschen helfen den Flüchtlingen. Zugleich gibt es aber auch Ängste und Sorgen, wie es weitergeht. Wir berichten ausführlich über das Thema. beim News 89.4 Flüchtlingsgipfel. Am 5. November von 6 bis 12 hier im Radio. Schon jetzt können Sie uns zum Thema schreiben über news894.de. Gesundheit. Das News 89.4 Gesundheitsspecial. Alle zwei Wochen dienstags um 18 Uhr. Morgen geht es um das Thema gesunde Gelenke, feste Knochen. So geht's. Direkt aus erster Hand von kompetenten Experten. Auch als Podcast auf news894.de. Das News 89.4 Gesundheitsspecial. In Zusammenarbeit mit den St. Augustinus Kliniken, dem großen Gesundheitsversorger am Niederrhein. Goldene Zeiten für Sie. Jetzt bei Schaffrath. Goldrichtig sparen beim Personalkauf. Da gibt's nach Abzug aller Rabatte zusätzliche 15% Personalrabatt auf Möbel, Küchen, Boutiqueartikel, Heimtextilien und Leuchten. Und das auch heute am Montag noch, extra lange bis 21 Uhr. Schaffrath in Düsseldorf. Das Salzburger Land und seine Top-Skiregionen zu Gast in der Jever-Fun-Skihalle Neuss. Von Freitag bis Sonntag beim Salzburger Land Winterfest. Wintertriathlon und Skisimulator. Ein lustiges Kinderprogramm. Persönliche Beratung durch Salzburger Urlaubsexperten. Tolle Gewinne, Party-Gaudi und Top-Après-Ski-DJs. Auf in die neue Skisaison beim Salzburger Land Winterfest. Von Freitag bis Sonntag in der Jever-Fun-Skihalle Neuss. Allrounder.de. Der Verdächtige flieht in einem Geländewagen von der A57 Richtung Stadtzentrum. Verflucht ist der schnell. Wir können ihm kaum folgen. Jetzt biegt er in die Moselstraße ab. Perfekte Kurvenlage. Verdammt, wir müssen die Verfolgung abbrechen. Er ist einfach zu schnell und wendig für uns. Das muss der Kia Sportage von Dresden sein. Jetzt mit toller Ausstattung und 7 Jahren Kia-Herstellergarantie. Ab 17.950 Euro bei Ihrem Kia-Autohaus Dresden. Dresden.de. Nirgendwo bist du besser verbunden. Vodafone schneidet als bestes Sprachnetz im Mobilfunktest von Computerbild ab. Wechsel jetzt zu Vodafone und erlebe das zuverlässigste Telefonnetz Deutschlands mit der besten Hardware. Zum Beispiel mit dem Samsung Galaxy S6 zum Preis vom Galaxy S5. Ab jetzt in deinem Vodafone-Shop. News 89.4. Wir lieben den Rhein-Kreis Neuss. The person that you were has died. You've lost the sparkle in your eyes. You fell for life into its traps. Now you wanna bridge the gaps. Now you wanna bridge the gaps. Now you want that person back. And gone, run out of fuel to carry on. You don't know what you wanna do. You've got no pull to pull you through. Say I am. Say I am. Say I am wonderful. Say I am. Yeah. Hallo und schönen guten Morgen auf News 89. Wir haben Montag, jetzt ist es 8:30. Wissen, was wichtig ist. Jetzt News 89.4 Nachrichten. Mit Michelle Fausten, guten Morgen. Die USA und die EU verhandeln ab heute weiter über das geplante und sehr umstrittene Freihandelsabkommen TTIP. 5 Tage sollen die Verhandlungen dauern. Die EU-Handelskommissarin rechnet mit weiteren Verzögerungen der Verhandlungen über TTIP. Mit etwas Glück könnten sie bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein, sagte sie diese Woche. News 89.4 sendet diese Woche in einer Schwerpunktserie alle wichtigen Infos über TTIP. Was es bedeutet, vor allem für uns im Rhein-Kreis Neuss. Alle Beiträge dazu finden Sie auch auf news894.de. Sie ist die neue Oberbürgermeisterin in Köln. Aber den Sieg kann Henriette Reker erst einmal nicht feiern. Die Politikerin liegt immer noch auf der Intensivstation, nachdem sie am Samstag an einem Wahlstand niedergestochen wurde. Seit gestern Abend holen die Ärzte sie langsam aus dem künstlichen Koma. Ihre Genesung brauche Zeit, heißt es von den Ärzten, aber sie soll wieder gesund werden. Diese Woche ist Bürgermeisterwechsel. So schnell wird Reker aber nicht auf den Beinen sein. Bei uns im Kreis findet der Chefwechsel aber wie geplant statt. Und das heißt für 4 Bürgermeister im Kreis abtreten. Denn in Grevenbruch, Karst, Neuss und Korschenbruch gibt es einen neuen ersten Bürger. Morgen werden die alten Bürgermeister verabschiedet, übermorgen treten dann die neuen an. In Neuss löst SPD-Mann Rainer Breuer den langjährigen Bürgermeister Herbert Knapp ab. Der war nicht mehr angetreten. Auch in Karst wird es einen SPD-Bürgermeister geben. Klaus Krützen schlug dort die amtierende Bürgermeisterin Ursula Quasny von der CDU in der Stichwahl. Ebenfalls zur Stichwahl kam es in Korschenbruch. Dort setzte sich CDU-Favorit Marc Fenten durch. In Karst löst Ulrike Nienhaus Franz Josef Mormann ab. Mormann war 16 Jahre lang Bürgermeister und trat nicht mehr an. David Müller für News 89.4. Der Rhein-Kreis Neuss bekommt nächstes Jahr deutlich weniger Fördergelder vom Land NRW als noch in diesem Jahr. Das meldet der Kreis. Und zwar rund die Hälfte weniger. Dieses Jahr gab es noch 26 Millionen Euro vom Land. Nächstes Jahr werden es nur noch 13 Millionen sein. Die Zahlungen setzen sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz zusammen und werden jedes Jahr neu berechnet. Das Geld sollen die Kommunen unter anderem bei der Finanzierung der Straßenverkehrsämter oder Umweltämter unterstützen, aber auch bei der Flüchtlingsarbeit. Pünktlich zum Start in die Schule nach den Herbstferien können Schüler einer Dormagener Grundschule wieder zurück in ihr Gebäude ziehen. Das Haus der St. Nikolaus-Schule in Stürzelberg war vor 2 Monaten wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Seitdem wurden die 150 Schüler in einer Dormagener Hauptschule unterrichtet. Heute geht es wieder zurück ins alte Gebäude, auch wenn das Haupthaus immer noch gesperrt ist. Die Schüler werden in der angrenzenden OGS weiter unterrichtet. Und das waren die News 89.4 Nachrichten mit Michelle Fausten. Dann schauen wir uns jetzt das Wetter an diesem Montag an. Das hat, glaube ich, auch schlechte Laune wie viele Menschen am Montag. Es ist total neblig im Kreis aktuell dazu. Insgesamt auch viele Wolken, 8 Grad in Dormagen am Klosterknechtstädten. Später lockert es, wenn überhaupt, nur kurz mal auf. Viel Regen kommt aber auch nicht runter. Insgesamt dann bis zu 12 Grad. Morgen gibt es kaum Veränderungen. Jetzt besser unterwegs im Rhein-Kreis Neuss mit dem News 89.4 Verkehrsservice. Es ist richtig viel los, deswegen jetzt alle Staus und Störungen ab 6 Kilometern. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Breitscheid und Mettmann 7 Kilometer stockend. A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Königsforst und Leverkusen Zentrum 9 Kilometer stockend. Die A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach Ost und Osterrad 8 Kilometer stockend. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Kreuzhilden und Düsseldorf-Eller 6 Kilometer stockender Verkehr. A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Neuss-Holzheim 7 Kilometer stockend. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Essen-Kettwig und Dreieck Breitscheid 8 Kilometer Stau. A52 Düsseldorf Richtung Ramon zwischen Kreuz-Nersen und Kreuz-Mönchengladbach 6 Kilometer Stau. An der A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach Nord und Karst Nord 8 Kilometer Stau. Hier brauchen Sie fast eine Dreiviertelstunde länger, um durchzukommen. A57 Nimwegen Richtung Köln zwischen Mörs-Hülstank und Krefeld Zentrum 8 Kilometer Stau. A57 Krefeld Richtung Köln, dann zwischen Rastatt-Nievenheim und Köln-Chorweiler 9 Kilometer Stau. Hier dauert es fast eine Stunde länger. A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Ehrenfeld und Borringen 6 Kilometer Stau. Und dann die A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Borringen und Rastatt-Nievenheim 6 Kilometer stockender Verkehr. Und dann auch Neues aus dem News 89.4 Verkehrsmelderclub. Stau wegen einer Baustelle in Neuss-Weckhofen auf der Aurinstraße. Da staut es sich bis nach Rosten zurück. Und einen Blitzer haben wir auch aktuell in Neuss. Auf der Neusser Weihe, da wird in beiden Richtungen geblitzt. Ganz, ganz viel Geduld im Stau. Wir sind bei Ihnen. Ansonsten gute und sichere Fahrt. Der News 89.4 Wetter- und Verkehrsservice wird Ihnen präsentiert vom Campark Dormagen. Ihr Nachbar schafft Sicherheit. News 89.4 am Morgen. Die WM 2006 hier bei uns in Deutschland. Eine einzige Riesenparty, auch bei uns im Rheinkreis Neuss. Spätestens immer dann, wenn die Spiele live gezeigt wurden. Und jetzt kommt der üble Kater nach der Party. War das alles nur mit Bestechung möglich? War unsere WM gekauft? Ach. Das alles, die Einzelheiten zu dem Thema, was da passiert sein könnte und wie sich doch alle versuchen rauszureden. Gleich hier bei mir, ich bin Selina von Schweinichen. Morgen auf News 89.4 am Montag. Korruption im Fußball. Also mal ganz ernsthaft, sowas gibt's doch nicht. Oder was war das mit der FIFA nochmal? Aber gut, es kommt noch schlimmer. Unser Sommermärchen 2006 soll sogar gekauft worden sein. Das hat der Spiegel am Wochenende geschrieben. Jetzt meldet sich der DFB zu Wort. Der weist die Korruptionsvorwürfe zurück. News 89.4 Reporter Dirk Steinmetz. Damit haben wir jetzt dann doch Aussage gegen Aussage. Ja, ganz genau. Das Nachrichtenmagazin legt ja nahe, dass Millionen geflossen sind, um die Stimmen von 4 asiatischen FIFA-Exekutivkomitee-Mitgliedern zu gewinnen. Spiegelredakteur Jörg Schmidt sagte im ZDF. Man brauchte diese Stimmen dringend, weil die Deutschen lediglich auf die Stimmen der 8 europäischen Exekutivmitglieder bei der Vergabe im Jahr 2000 rechnen konnten. DFB-Chef Niersbach betont dagegen. Die WM war nicht gekauft. Er gibt aber zu, dass es Ungereimtheiten gab im Zusammenhang mit einer Millionenüberweisung. Ja genau, da soll der DFB ja 6,7 Millionen Euro an die FIFA überwiesen haben. Ein Jahr vor der WM 2006. Präsident Niersbach sagt, das hat aber eben nichts mit der WM zu tun. Was sagen denn diejenigen, die mit dabei waren, als die WM an Deutschland vergeben wurde? Franz Beckenbauer hat sich geäußert. Er war ja der Chef des Bewerbungs- und Organisationskomitees der WM. Er sagt, ich habe niemandem Geld zukommen lassen, um Stimmen für die Vergabe der Fußball-WM 2006 nach Deutschland zu akquirieren. Der frühere Innenminister Otti Schiele, der saß auch im WM-Organisationskomitee und er hat nach eigenen Worten zu keinem Zeitpunkt Informationen erhalten, die den Verdacht schwarzer Kassen begründeten. Okay, und wie geht das mit diesem hier eher Horrormädchen jetzt weiter? Naja, mal sehen, ob der Spiegel Beweise vorlegt für seine Theorie, dass Stimmen gekauft wurden. Es ist jetzt aber auch am DFB, diese ganze Sache mit der Überweisung möglichst schnell aufzuklären. Kann ja irgendwie auch nicht sein, dass da mehrere Millionen geflossen sind, aber niemand mehr weiß, wieso. Diese ganze Angelegenheit könnte auch noch die Staatsanwaltschaft interessieren. Der Spiegel behauptet, dass die Fußball-WM 2006 in Deutschland gekauft wurde, damit sie herkommt. Es wird von schwarzen Kassen berichtet. Der DFB weist diese Vorwürfe aber zurück. News 89.4 Infos waren das für Sie von Dirk Steinmetz. Vielen Dank. Hallo und schönen guten Morgen mit Michael Jackson. Er war es gerade, Black or White. Ganz legal mal irgendwo einbrechen, das können Sie heute in der Neusser Innenstadt. Naja, fast zumindest. Die Polizei demonstriert, wie einfach Einbrecher in unsere Häuser und Wohnungen können. Können Sie dann auch selber mal ausprobieren, wie leicht das geht teilweise. Aber die Polizei möchte damit mit dieser Aktion Riegel vor allem Tipps geben, wie Sie den Einbrechern das Leben letztendlich schwer machen können. Mit einem Infomobil tourt die Polizei die nächsten Tage durch den Kreis. Wo genau, das können Sie auf der Internetseite der Polizei lesen. News 89.4 ist hier. Schönen guten Morgen am Montag. 89,4. Schönen guten Morgen um gleich 10 vor 9. Die Pegida-Bewegung. Oh, Happy Birthday. Die will heute in Dresden den Jahrestag ihrer Gründung feiern. Die Polizei rechnet deshalb mit vielen 10.000 Demonstranten. Bereitet sich vor, weil das natürlich mit Gegendemonstrationen alles sehr, sehr schwierig werden kann. Außerdem noch was ganz Aktuelles aus den News 89,4 Verkehrsmelder-Club. Ein Unfall nämlich, den hat es auf der Rheinkniebrücke Richtung Düsseldorf gegeben. Deswegen kann es sich da stauen. Mehr auch aus dem Verkehrsmelder-Club. Alle Staus und Störungen und weitere Themen gleich um 9 in den News 89,4 Nachrichten. Mein Name ist Selina von Schweinichen. Hallo zusammen. Hi, ihr sucht auch einen Ausbildungsplatz? Ein Kumpel sagt, ich soll zum Tag der Ausbildung im Campark Dormagen durchstarten. Mit Berufen im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. Diesen Samstag ist Tag der Ausbildung im Campark Dormagen. Gebäude A900, LKW-Tour 14, Alte Heerstraße 2 oder mit dem Shuttle ab Bahnhof Dormagen von 10 bis 15 Uhr. Infos auf ausbildung.campark.de. Die Dresden Umweltwochen. Hier können Sie durchatmen. Ab sofort erhalten Sie bei uns bis zu 1.000 Euro zusätzlich für Ihren Gebrauchten bei Neukauf eines unserer Aktionswagen. Aber nur bis zum 31. Oktober. Unsere Aktionsfahrzeuge finden Sie auf www.dresden.de. Und, was machst du heute noch? Ach, surfen, online Musik hören, mit meiner Freundin skypen und einen Film downloaden. Das wird aber eine lange Nacht. Nö, mach ja alles gleichzeitig. Besser surfen, streamen, downloaden. Sogar gleichzeitig. Erleben Sie echtes Internet schon ab 19,99 Euro im Monat. Ab sofort in unseren Shops und auf unitymedia.de. Mehr kann einfach mehr. Jetzt das Beste von heute. News 89.4. Der beste Mix. Und wie fühlt sich das an, verknallt zu sein? Lecker. Zum Verlieben lecker. Die Backfritz von Agrarfrost. Ein echtes Stück Heimat. Hallo, ich bin's, der Winter. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber dass er kommt. Machen Sie deshalb den Opel Wintercheck für nur 19,90 Euro inklusive Garantiezertifikat. Vertrauen Sie auf die Opel Originalqualität und unser Servicenetz mit über 1700 Standorten. Mehr bei teilnehmenden Opel-Partnern und auf opel.de. Wir unterbrechen für eine wichtige Nachricht. Heute kommen Ihnen Fußgänger mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Unser Tipp: sofort verfolgen. Schnell sein lohnt sich beim Galeria Kaufhof 6-Tage-Rennen. Top-Angebote und Gutscheine bis zu 15 Euro. Nur bis morgen. Auch online. Galeria Kaufhof. Ich freue mich drauf. Gönn dir einen köstlichen Latte Macchiato in McCafé-Qualität. Jetzt in jedem McDonald's. Schon zum Frühstück. Schon probiert? Ich liebe es. McDonald's. Erst innovativ, dynamisch, zuverlässig, leise, sparsam, umweltfreundlich, wertbeständig, ausgezeichnet, kostengünstig, attraktiv, kraftvoll, einzigartig. Es gibt viele Gründe für einen Hybrid. Jetzt sogar noch 3.000 mehr. Sichern Sie sich jetzt bis zu 3.000 Euro Hybridprämie von Toyota bei der Finanzierung eines neuen Auris Hybrid. Nichts ist unmöglich. Toyota. Netto Markendiscount. Präsentiert nur diese Woche. Feiner Zucker von Südzucker. 2 Kilo für sensationelle 1,19 Euro. Jetzt neu. Punkten Sie auch bei Netto Markendiscount mit der Deutschlandcard. Nur diese Woche unter anderem 30 Zusatzpunkte auf alle Zentes Fruchtaufstriche. Einen schönen und günstigen Start in die Woche wünscht Ihnen Netto Markendiscount. Ihr Wagen trägt Sie in die Weite und die Sonne brennt. An einem Horizont, der kein Ende kennt. Spüren den Wind in den Haaren und lehnen sich entspannt zurück in einem Moment voll Glück. Und während Sie einen Gang höher schalten, wünschen Sie sich, möge dieses Gefühl für Jahre halten. Entspannter fahren mit den Gebrauchtwagen von Audi. Dank der Audi Gebrauchtwagen Plus Garantie bis zum 5. Fahrzeugjahr. Jetzt zu besonders attraktiven Konditionen. Noch bis zum 31. Oktober bei den Audi Gebrauchtwagenwochen. Bei Ihrem teilnehmenden Audi-Partner.

89.4. Guten Morgen, ich bin Danny Hopp und das sind unsere Themen. Anschlagsopfer gewinnt OB-Wahl in Köln. De Maizière warnt vor Pegida. Und das Wetter oft grau bis 12 Grad. Es ist 9 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt. News 89.4. Nachrichten. Auch einen Tag nach der Oberbürgermeisterwahl in Köln ist noch offen, wie es weitergeht. Die Gewinnerin Henriette Reker liegt nach der Messerattacke noch immer auf der Intensivstation. Trotzdem gaben sich die Ärzte zuletzt optimistisch. Sonja Zielenbach berichtet aus Köln. Wann Henriette Reker ihr Amt übernehmen kann, ist zurzeit noch völlig unklar. Gestern wurde damit begonnen, sie aus dem künstlichen Koma zu holen. Die Ärzte schätzen zwar, dass sie wieder vollständig gesund wird, aber die Genesung benötige einige Zeit, sagten sie. Der mutmaßliche Täter ist in Haft. Dem 44-Jährigen wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung in 4 Fällen vorgeworfen. Laut Polizei hat der Mann ausgesagt, in der rechten Szene aktiv gewesen zu sein. Nähere Angaben etwa zu Funktion oder Intensität machte er bisher aber nicht. In Dresden werden am Abend wohl 10.000 auf die Straße gehen. Das fremdenfeindliche Pegida-Bündnis feiert seinen ersten Jahrestag. Gleichzeitig hat ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Kirchen angekündigt, sich dagegen zu stellen. Die Polizei ist deshalb mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch die Politik warnt vor Krawallen. Bundesinnenminister de Maizière hat am Abend in der ARD klare Worte gefunden. Bei den Pegida-Organisatoren handele es sich um harte Rechtsextremisten. Wer bei den Demos mitmache, laufe Rattenfängern hinterher. Die EU setzt in der Flüchtlingskrise auf die Türkei. Sie soll unter anderem ihre Grenzen besser kontrollieren. Bundeskanzlerin Merkel war deshalb gestern zu Besuch in Istanbul. Und das sorgt für Kritik, denn Staatspräsident Erdogan war zuletzt wegen seiner autoritären Politik auch von der EU stark kritisiert worden. Thomas Bremser hat die Einzelheiten. In 2 Wochen wählen die Türken erneut ein Parlament. Merkel leiste mit ihrem Besuch indirekt Wahlkampfhilfe für Erdogan, sagen Kritiker. Merkel steht aber nicht nur in der Türkei-Frage unter Druck, auch innerhalb der Union knistert es weiter. Abgeordnete sollen schon an einem Plan arbeiten, für den Fall, dass die Flüchtlingszahlen weiter so hoch bleiben, schreibt die Bild. In dem Papier sollen die Politiker vorschlagen, die Grenzen zu schließen und Zäune aufzustellen. Merkel hat das bislang kategorisch ausgeschlossen. In Miami wird wieder am umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA gefeilt. Die 11. Verhandlungsrunde hat begonnen, 5 Tage lang soll sie dauern. Es sind die ersten Verhandlungen nach der Großdemo gegen TTIP in Berlin mit über 150.000 Teilnehmern. Die Argumente sind weiterhin dieselben. Die Wirtschaft verspricht sich von den Handelserleichterungen mehr Gewinne. Die Gegner haben Angst, dass die Standards beim Verbraucherschutz geschwächt oder umgangen werden. In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln eine bittere 0:1-Pleite gegen Hannover kassiert. Das Tor hätte nicht fallen dürfen, denn Andreasen hatte den Ball klar mit dem Arm über die Linie gebracht. Die Kölner haben dadurch den Sprung auf Platz 4 verpasst. Der VfB Stuttgart konnte dagegen den ersten Heimsieg der Saison feiern. Gegen Ingolstadt gab es ein 1:0. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Dann schauen wir uns jetzt das News 89.4 Wetter an. Ja, viel schauen kann man nicht, denn es ist total neblig im Kreis. Insgesamt gibt es außerdem viele Wolken, aktuell 8 Grad in Neuss am Haus Rottes. Später, wenn überhaupt, lockert es nur kurz auf. Trotzdem viel Regen gibt es nicht. Insgesamt heute bis zu 12 Grad. Morgen kaum Veränderungen zu heute. Besser unterwegs im Rheinkreis Neuss mit dem News 89.4 Verkehrsservice. Es ist irre viel los heute an diesem Montagmorgen. Jetzt deswegen alle Staus und Störungen ab 6 Kilometern. A3. Oberhausen Richtung Köln zwischen Raststätte Hösel und Kreuzhilden 6 Kilometer stockender Verkehr. Dann A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Dreikölln-Heumer und Leverkusen-Zentrum ebenfalls 6 Kilometer stockend. A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach Ost und Osterrath 8 Kilometer Stau. Hier brauchen Sie etwa eine halbe Stunde länger. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Hahn-Ost und Düsseldorf-Eller 12 Kilometer stockender Verkehr. Auch hier ein Zeitverlust von etwa einer halben Stunde. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Chorweiler und Dreieck-Breitscheid 9 Kilometer stockend. A52 Düsseldorf Richtung Roermond zwischen Kreuz-Nersen und Kreuz-Mönchengladbach 6 Kilometer stockend. A52 jetzt zu Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz-Mönchengladbach und Karsnord 12 Kilometer Stau. Hier brauchen Sie über eine halbe Stunde länger. A57 Nimbegen Richtung Köln zwischen Mörs-Hülstong und Krefeld-Zentrum 8 Kilometer Stau. A57 Krefeld Richtung Köln dann zwischen Dreieck Neuss-Süd und Chorweiler 12 Kilometer Stau. Hier eine Dreiviertelstunde Zeitverlust. Und die A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Chorweiler und Dormagen 6 Kilometer stockender Verkehr. Außerdem gibt es Stau wegen einer Baustelle in Neuss-Weckhofen auf der Eurinstraße. Da staut es sich bis nach Hosten. Und es hat einen Unfall gegeben auf der Rhein-Knie-Brücke von Neuss in Richtung Düsseldorf. Also auch da kann es Stau und stockenden Verkehr geben. Und Blitzer aber auch, und zwar eingemeldet in Neuss auf der Neusser Weihe in beiden Richtungen. Wenn Sie auch noch was entdecken, melden auch Sie sich auf der News 89.4 Hotline 02 131 40.000. Vielen Dank. News 89.4 am Morgen. Irgendwann, ne, hört ja jeder mal auf zu arbeiten, auch ein Bürgermeister. Und gleiche 4 Bürgermeister sind es bei uns im Rheinkreis Neuss, die nach den Wahlen in dieser Woche aus ihren Rathäusern ausziehen. Franz Josef Moormann, Karst, bekommt sogar einen eigenen Zapfenstreich. Was ihn erwartet und warum er diese Ehre überhaupt bekommt, hören Sie in knapp 10 Minuten hier bei mir. Mein Name ist Selina von Schweinichen. Schönen guten Morgen am Montag. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Ich bin die Petra und ich liebe Dormagen, weil man hier ab und zu schön shoppen kann. News 89.4. Wir lieben den Rheinkreis Neuss. Oh, miss the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. If this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out for the rope. Stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die. Raise a glass of wine for the last time. holding out for the road. Prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow in soul. Hallo und schönen guten Morgen. Ganz schnell was Aktuelles aus dem News 89.4 Verkehrsmelderclub. Ein Blitzer nämlich in Neuss auf der Bonner Straße. Da wird in beiden Richtungen geblitzt. Vielen Dank für diese Meldung. Jetzt gucken wir, wie man sich verabschiedet. Ja, nicht einfach Tschüss sagen. War schön hier zu arbeiten. Nein, es wird ein echtes Tschüss mit Musik und Uniformen und allen Kollegen. Ein Akt fast wie beim Bundespräsidenten. Und genau das wird es bei uns im Kreis geben. Einer, der das nämlich bekommt, ist der noch Karster Bürgermeister Franz Josef Moormann. Der ist ja einer von vier Bürgermeistern insgesamt im Kreis, die jetzt für einen neuen ihren Platz räumen müssen. Neben Karst gibt es ab übermorgen auch in Neuss, Grevenbruch und Korschenbruch neue Bürgermeister. Aber nur für Moormann in Karst, der nach 16 Jahren abtritt, gibt es einen echten Zapfenstreich. News 89.4 Reporter David Müller. Es ist einfach eine große Wertschätzung von allen Bruderschaften dem Herrn Bürgermeister gegenüber, was er auch im Laufe der Jahre, 16 Jahre, für alle Bruderschaften geleistet hat. Guido Ottenbein von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft und alle anderen Schützen in Karst verabschieden Bürgermeister Franz Josef Moormann nach 16 Jahren im Amt. Ein bestimmt emotionaler Moment für den noch Bürgermeister. Das war schon der Moment, als er gesagt bekam, für ihn gibt es einen Zapfenstreich. Ich war sehr, sehr positiv angerührt und mich hat auch sehr, sehr beeindruckt, dass eben alle fünf Bruderschaften gemeinsam sich in dieser Weise verständigt haben. Ich finde das einfach toll. Über 70 Fackelträger von den fünf Bruderschaften aus Neuss werden dabei sein. Die Musik kommt vom Tambourchor Quirinus Klänge Neuss und der Bundesschützenkapelle Neuss. Dazu hat sich der Bürgermeister noch drei Lieder gewünscht. Des großen Kurfürsten Reitermarsch, den finde ich persönlich eben sehr, sehr schön. Dann habe ich einen Walzer von Schostakowitsch ausgewählt. Das ist vielleicht eine kleine Reminiszenz auch an meine Frau, weil wir gerne Walzer tanzen. Und das Leben muss auch jeden Tag neu gelebt werden und da muss immer richtig Schwung rein. Und deshalb habe ich ein modernes Lied zum Dritten genommen, nämlich Viva la Vida. Und wie geht es weiter für den Ex-Bürgermeister? Ich weiß noch nicht genau, wie es sich entwickeln wird und ich brauche erstmal eine gute Denkpause. Soll er bekommen. Heute Zapfenstreich für den noch Bürgermeister in Karst. News 89.4. Schaut natürlich auch bei den anderen hier im Rheinkreis Neuss, wie sie ihre letzten Tage hier verbringen auf dem Chefsessel. Schönen guten Morgen um jetzt 8:45. want to break free. Life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Featuring Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Wir spielen alle aktuellen Hits. News 89.4. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. And when loving, yeah, you can get it on. Schönen guten Morgen auf News 89.4, 9.21 ist es. TTIP, wow, ein ganz fettes, dickes Freihandelsabkommen mit den USA. Ja, wobei, ob die EU aber mit TTIP so gut beraten ist, genau das klären wir diese Woche. Mehr Jobs, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Wohlstand und weniger Kosten. Auch alles hier bei uns im Rheinkreis Neuss. Das klingt super, oder? Wie wär's damit? Irgendwelche Chlorhühnchen, Hormonfleisch, weniger Verbraucherschutz, gerade was so Lebensmittel angeht. Kann uns auch alles treffen hier im Kreis. Klingt nicht mehr so schön, oder? Ja, das sind halt die beiden Seiten von TTIP, dem Freihandelskommen zwischen der EU und den USA. Heute startet dazu eine neue Verhandlungsrunde. Und nicht nur die Verhandlungspartner, sondern auch wir von News 89.4 sprechen die ganze Woche ganz ausführlich drüber und sind auch gespannt auf Ihre Meinung. Können Sie uns schreiben über news894.de. Schönen guten Morgen am Montag. Out of

Seit genau einem Jahr demonstriert in Dresden die Pegida. Zum heutigen Jahrestag erwartet die Polizei zehntausende Anhänger und Gegner der fremdenfeindlichen Bewegung. Pegida-Chef Bachmann hat für die Jubiläumskundgebung zahlreiche internationale Gäste angekündigt. Aber auch die Gegendemonstranten stellen sich breit auf. Ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Initiativen kämpfen unter dem Motto Herz statt Hetze für mehr Frieden und Toleranz in Dresden. Der Rhein-Kreis Neuss ist ab dieser Woche nicht mehr so stark im Landtag vertreten. Der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Breuer gibt sein Mandat ab, um in Neuss sein neues Bürgermeisteramt anzutreten. Damit sind ab Mittwoch nur noch 6 statt der bisherigen 7 Abgeordneten im Landtag aus dem Rhein-Kreis Neuss. Breuer saß 3 Jahre lang für die SPD im NRW-Parlament. Ab Mittwoch ist er dann Bürgermeister in Neuss. Neben Neuss zieht auch in Grevenbruch ein SPD-Mann ins Rathaus. Klaus Krützen übernimmt das Amt von der bisherigen CDU-Bürgermeisterin Kwasny. In Korschenbruch ist Marc Fenden von der CDU neuer Bürgermeister. In Karst konnte die CDU-Politikerin Ulrike Nienhaus die Wahl im September für sich gewinnen. Morgen werden die alten Bürgermeister verabschiedet. Patrick Rickert für News 89.4. Anwohner und Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen in Dormagen, Gohr und Ückerath auf Verkehrsbehinderungen einstellen. An der L35 starten heute Kanalarbeiten. Sie dauern voraussichtlich bis Ende Januar. Teilweise wird der Verkehr über eine Baustellenampel geregelt. Die Kosten für die neuen Kanalleitungen liegen bei 835.000 Euro. Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon vor 3 Wochen starten. Um die Landwirte bei der Rübenernte aber nicht zu behindern, hatte die Stadt die Arbeiten verschoben. Und das waren die News 89.4 Nachrichten mit Michelle Fausten. Dann schauen wir uns jetzt das Wetter an heute. Das ist Herbst schlicht und ergreifend. Aktuell dazu total neblig im Kreis, viele Wolken und 8 Grad in Rommerskirchen an der Feuerswache jetzt gerade. Später lockert es, wenn überhaupt nur kurz auf Regen, kommt aber auch nicht viel runter. Insgesamt bis zu 12 Grad. Auch morgen sieht es ähnlich aus. Jetzt besser unterwegs im Rhein-Kreis Neuss mit dem News 89.4 Verkehrsservice. Jetzt alle Staus und Störungen ab 3 Kilometern. A1 Kölner Ring, Köln Richtung Euskirchen. Zwischen Kreuzköln Nord und Kreuzköln West 8 Kilometer Stau. Hier brauchen Sie etwa eine halbe Stunde länger als sonst, um durchzukommen. A3 Kölner Ring, Frankfurt Richtung Oberhausen. Zwischen Kreuzköln Ost und Leverkusen Zentrum 4 Kilometer stockend. A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf. Zwischen Mönchengladbach Ost und Münchheide 3 Kilometer stockend. A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Krefeld, Forstwald und Osterrad 3 Kilometer Stau. Dann die A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Tunnel Strümp und Düsseldorf Messe Arena 3 Kilometer stockend. A46 Wuppertal Richtung Heinsberg zwischen Universitätstunnel und Neuss-Üdesheim 3 Kilometer stockend ebenfalls. A52 Roermond Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Mönchengladbach und Mönchengladbach Nord 4 Kilometer stockend. Dann die A52 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Karst und dem Anschluss zur A52 bzw. der B7 5 Kilometer Stau. A57 Nimwegen Richtung Krefeld zwischen Kreuz Mörs und Raststätte Geismühle insgesamt 9 Kilometer stockender Verkehr. A57 Krefeld Richtung Köln dann zwischen Dreieck Neuss Süd und Raststätte Nievenheim 3 Kilometer stockend. Und A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Köln-Chorweiler und Köln-Borring nochmal 4 Kilometer stockend. Außerdem ein Blitzer in Neuss, der wird auf der Bonner Straße in beiden Richtungen geblitzt. Wenn Sie auch noch einen Blitzer entdecken oder noch mehr Staus und Störungen, melden Sie sich über die News 89.4 Hotline 02131 40.000. Vielen Dank und überall unterwegs gute und sichere Fahrt. News 89.4 am Morgen. Es wird gewartet, musikalisch. Einmal auf die Liebe und dann das andere Mal auf die Nacht. Im besten Mix hier bei uns. Nickelback mit Waiting for Tonight und vorher Avicii mit Waiting for Love. Hallo zum Start in die neue Woche. Mein Name ist Selina von Schweinichen. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. Waiting for love. Wir lieben den Rhein-Kreis Neuss. gleich im besten Mix bei uns auf News 89.4. Mucke aus meiner Jugend aus dem Jahr 95. Coolio mit Gangsta's Paradise. Vorher der Blick aufs Aktuelle nach Berlin. Naja, aber das Ganze mit einem Grinsen. Guten Tag in diesem schönen Land. Sie glauben, Sie wissen, von wem Sie regiert werden? Na, dann kommen Sie mal mit. Merkel macht Deutschland. In der Kabinettssitzung. Oh, ganz ehrlich, Herrschaften, es geht mir nicht aus dem Kopf, dass das Erzbistum Paderborn über 4,012 Milliarden Euro verfügt. Ja, das ist eine Menge Holz. Das sind 4.012 Millionen Euro. Richtig. 8.024 Millionen Mark. Frau Merkel. 24.072 Millionen Franc. Ja, Herrgott, wir haben's verstanden. Was machen die mit so viel Geld? Auf dem Konto liegen haben. Was bedeutet, dass die Kirche in der derzeitigen Zinssituation miese macht? Ach so, na dann müssen wir natürlich für das Erzbistum Paderborn spenden. Ich halte das alles nicht mehr aus. Zum Glück habe ich noch einen selbstproduzierten Spendenaufruf auf der Festplatte. Hören Sie mal. Menschen helfen kostet Geld. Menschen diskriminieren noch viel mehr. Frauen, Geschiedene, Homosexuelle. Sie alle können nur mit ihrer Unterstützung weiterhin von der Kirche ausgegrenzt werden. Ja, Ursula. Kannst du nicht mal einen Spendenaufruf für die Bundeswehr starten? Stimmt. Die Bundeswehr hat gar nicht die technischen Möglichkeiten, Menschen zu verletzen. Ja, hast einen Euro. Merkel macht Deutschland. Jetzt ein Kulthit aus den 90ern. Kulthit. Und das Beste von heute. News 89.4, der beste Mix. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. And the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We'll be right back. Herbstlaub oder im Herbststau? Wir sind bei Ihnen mit der News 89.4 Smartphone App. Hören Sie den besten Mix, lesen Sie die Nachrichten für den Rhein-Kreis Neuss, schauen Sie, wie das Wetter wird. Die News 89.4 App kostenlos runterladen im App Store und bei Google Play. Jetzt News 89.4. Wir lieben den Rhein-Kreis Neuss. News 89.4 ist hier um genau 10 vor 10. Viele Themen bewegen uns heute. Die OB-Wahl bei unseren Nachbarn in Köln nach der Messeattacke. Angela Merkels Treffen in der Türkei zur Flüchtlingskrise und die bevorstehende Pegida-Demo zu ihrem einjährigen Jubiläum. Der Blick auf den Tag gleich um 10 in unseren News 89.4 Nachrichten wie gewohnt. Danach übernimmt Kollegin Katharina Theule hier das Mikrofon. Mein Name ist Selina von Schweinichen. Einen ganz tollen Tag weiter mit uns. Breaks and promises. I've been more than my share.

Präsentiert von den Sparkassen und DK Investments. Bei der Deutschen Bank hat der neue Chef John Quine nicht lange gefackelt und einen Radikalumbau gestartet. Das skandalträchtige Investmentbanking wird in zwei Teile zerschlagen. Dagegen wird das Geschäft mit Privatkunden aufgewertet und viele Führungskräfte müssen ihren Hut nehmen. Der große Wurf kommt an. Deutsche Bank Aktien gewinnen 2,5%. Der DAX gewinnt auch fast 1% auf 10.180 Punkte. Jürgen Krämer, Wirtschafts- Die Börse, präsentiert von den Sparkassen und DK Investments. Anlegen statt stilllegen.